ARD. MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Wir schauen auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir suchen nach kreativen Lösungen und wir sind gespannt auf eure Fragen. Auch die wollen wir beantworten und das tun wir mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert. Hallo Herr Schödel, ich grüße Sie. Waren Sie schon einmal in einem Stahlwerk oder kennen Sie das auch nur, wie ich aus den Nachrichten, wenn es um Industriethemen geht, wenn da flüssiges oder glühendes Metall gezeigt wird? Das sieht, wie ich finde, immer ziemlich beeindruckend aus, aber ich kenne eben nur die Bilder aus den Nachrichten, war noch nie vor Ort. Wie ist das bei Ihnen? Ich war auch noch nie in einem Stahlwerk, also ich kenne das auch nur von den Bildern, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Bin allerdings in meiner nordwestdeutschen Heimat in der Nähe eines Stahlwerks aufgewachsen und abends konnte man das von außen sehen, dass es nachts beleuchtet war und da auch so Lichter zu sehen waren. Das geht hier um das Bremer Stahlwerk. Das hieß dann früher auch die Hütte am Meer. Es hatte so einen Volksmundnamen, weil es eben direkt an der Weser liegt und das kenne ich nur von außen. Also innen war ich noch nie. Ich kenne jetzt so aus Nordrhein-Westfalen irgendwie so stillgelegte Zechen, die ja auch schon sehr beeindruckend sind, also Zeche Zollverein und so. Aber das ist kein Stahlwerk. Also insofern, nein, ich war auch noch nie innen drin, nein. Ich habe das gefragt, weil wir heute über Stahl reden, aber nicht über den normalen Stahl, sondern über grünen Stahl oder Klimastahl. Es gibt nämlich eine Nachricht aus der Wirtschaft, die für Wirbel sorgt. Der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt, ArcelorMittal, hat angekündigt, dass er seine Pläne für grünen Stahl stoppen wird. In den Werken in Bremen und Eisenhüttenstadt soll die Produktion vorerst nicht umgestellt werden. Und das, obwohl der Konzern eine Milliardenförderung bekommen hätte. Der Konzern meint, grüner Stahl sei nicht wettbewerbsfähig und der deutsche Strom zu teuer. Ist das die Wahrheit oder stecken vielleicht noch andere Gründe hinter diesem Rückzieher? Und warum müssen wir überhaupt Stahl selbst produzieren? Warum können wir den nicht einfach importieren und die klimafreundliche Umstellung, die ja mit hohen Kosten verbunden ist, anderen Ländern überlassen? Die Antworten gibt es in dieser Folge. Außerdem müssen wir über Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche sprechen. Sie stellt nämlich die deutschen Klimaziele in Frage und sie will die Stromsteuer nicht, wie geplant, für alle senken, sondern nur für Industrie, Land- und Forstwirtschaft. Und wir kümmern uns wie immer um eure Fragen. Eine Frage, die ihr an Frau Kempfert geschickt habt, dreht sich um Elektroautos. Ihr habt gefragt, warum hat sich bidirektionales Laden immer noch nicht durchgesetzt? Und damit haben wir wieder ein spannendes Themenpaket zusammengeschnürt. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, diesen Podcast könnt ihr werbefrei hören in der App der ARD Audiothek. Frau Kempfert, fangen wir mit dem Aktuellsten an, nämlich mit den Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Sie hat auf dem Tag der Industrie in Berlin Aussagen gemacht, die sofort viral gegangen sind im Netz. Sie hat die deutschen Klimaziele in Frage gestellt. Die sehen vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Reiche findet das aber nicht gut und hier kommt ihre Begründung. Wir haben uns selbst das Ziel gesetzt, 2045. Paris sagt 2050. Ja, die Bundesregierung, frühere, haben Ziele, ich weiß nicht, ob man das sich vorher tatsächlich immer durchgerechnet hat, nach vorn verschoben und das Ambitionsniveau noch einmal nach oben geschraubt. Und ich glaube, eine Harmonisierung mit internationalen Zielen täte gut, ist aber im Koalitionsvertrag für alle, die jetzt hier dabei sind und mitschreiben, nicht festgelegt. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir schauen, was ist in welchen Zeiträumen machbar, zu welchem Preis. Also Reiche meint, beim Pariser Klimaabkommen wurde Klimaneutralität bis 2050 vereinbart. Die EU hat auch das Ziel 2050 und sie will die deutschen Ziele jetzt angleichen. Dabei unterstellt sie gleich mal den Vorgängerregierungen, dass sie nicht richtig rechnen konnten oder wollten. Frau Kempfert, ich kann mir vorstellen, dass Ihr Puls gerade etwas nach oben gegangen ist, als Sie den Ton eben gehört haben. Was ist Ihre Reaktion? Ja, ich halte die Verschiebung auf 2050 nicht für sinnvoll und habe dafür auch einige Gründe. Der erste Grund ist der, dass wir den europäischen Emissionsrechtehandel haben. Da ist es so, dass spätestens im Jahr 2041 für Kraft- und auch Stahlwerke in Europa keine Treibhausgasemissionszertifikate mehr ausgegeben werden. Die dürfen dann auch nicht mehr ausgestoßen werden. Das heißt, im Jahr 2043, allerspätestens im Jahr 2045, werden Gasversorger und auch Kraftstofflieferanten in Europa keine fossilen Brennstoffe mehr in den Markt bringen können und dürfen. Und der EU-Emissionsrechtehandel gibt da ja sektorale Zertifikate vor. Und die verpflichten zu 2045 zur Einhaltung der Klimaneutralität. Also wenn man das jetzt anstrebt, dann muss man die ganze EU-Klimapolitik verändern. Das ist langwierig und mühselig und bedeutet auch einen Vertrauensverlust für Unternehmen. Der nächste Grund ist der, dass es auch erhebliche Klimakosten geben kann aufgrund der Verschiebung. Also da geht es ja um knapp 1 Milliarde Tonnen CO2. Das ist ein massiver Beitrag auch für den globalen Klimaschutz. Es zeigen Studien, dass das eine hochsignifikante Größenordnung ist und das auch zu Klimaschäden führen kann. Und der nächste Grund ist auch, dass es zig Studien gibt, die die technische Machbarkeit belegen, also dass Klimaneutralität bis 2045 erreichbar ist, dass die Investitionen jetzt getätigt werden müssen und auch schon getätigt wurden. Das heißt, hier setzt man auch die Planbarkeit und Vertrauensverlust aufs Spiel oder schafft Vertrauensverluste. Und der nächste Grund ist ja, dass auch wirtschaftliche Chancen verloren gehen. Hier geht es ja um Innovationsvorsprünge, die Deutschland haben kann, wenn man eben in Klimaschutztechnologien investiert. Da werden wir eben auch zum Leitmarkt. Wir sind ja schon in vielen Bereichen hinterher. Wenn man das jetzt wieder in Frage stellt, schafft man da eben diese Innovationsvorsprünge ab. Deutschland ist bereits im Verzug. Wir sehen ja jetzt auch die aktuellen Projektionen, dass die jetzigen Maßnahmen nicht ausreichen, bis zum Jahr 2040 die Minderung 80% zu erreichen. Und jetzt muss investiert werden. Und ich denke, dass das wichtig wäre, dass man bei dem Ziel bleibt, damit auch investiert werden kann. Ein Hauptunterschied liegt bei den Senken. Und da geht es um diese Senkenpolitik und auch die Kompensation der nicht oder nur schwer vermeidbaren Emissionen, die etwa ab 2040 oder 5 Jahre später erzielt werden müssen. Um die geht es ja in erster Linie, wenn man dann über diese europäische Klimapolitik redet. Also im Fazit würde ich sagen, die Verschiebung ist nicht sinnvoll. Es würde keine nennenswerten wirtschaftlichen Entlastungen bringen, weil der EU-ETS ohnehin Klimaneutralität zum Ziel hat und dazu führt, es würden Klimaschäden entstehen, die technologische Führerschaft Deutschlands würde gefährdet werden und wir würden das bereits problematische Tempo weiter verlangsamen. Und aus dem Grund erinnere ich einfach auch nochmal an das Klimaschutzgesetz von 2021 und auch das Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2019, wo verpflichtet wurde nach Artikel 20a des Grundgesetzes, dass wir zu einer verfassungsrechtlichen Klimaschutzverpflichtung uns dazu verpflichtet haben, zum Klimaschutz verpflichtet haben. Und insofern steht auch das 2025-Ziel im Klimaschutzgesetz als Reaktion auf dieses Verfassungsgerichtsurteil. Frau Reicher hat recht, sie hat es ja eben schon gleich mitgesagt, es ist nicht Verfassungsziel, man könnte es anpassen, ich halte es aber für nicht sinnvoll. Und dann hat Frau Reiche noch mitgeteilt, dass die Bundesregierung auch noch weiter vom Koalitionsvertrag abweichen wird. Im Koalitionsvertrag steht nämlich drin, dass die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß gesenkt wird. Das wären jetzt 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Im Moment zahlen wir etwas über 2 Cent. Jetzt also die Kehrtwende. Reiche hat klargestellt, die Stromsteuer soll vorerst nur für Industrie, Land- und Forstwirtschaft gesenkt werden. Hier ist nach Aussage der Ministerin der Handlungsbedarf am größten. Für alles Weitere fehlen laut Reiche die finanziellen Mittel. Heißt, wir normalen Verbraucher gehen leer aus. Frau Kempfert, setzt die Regierung hier die richtigen Prioritäten? Nein, die Regierung setzt überhaupt nicht die richtigen Prioritäten. Das ist ja wirklich eine regressive Verteilung der Lasten, ist sozial hochproblematisch. Also große Industrieunternehmen erhalten jetzt diese Milliardenentlastungen und zahlen eben diese 0,05 Cent pro Kilowattstunde Stromsteuer und die privaten Haushalten 40 mal mehr, die 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Und was man auch nicht vergessen darf, kleinere und mittlere Unternehmen im Handel- und Dienstleistungssektor gehen auch völlig leer aus. Das heißt, es ist sehr sozial ungerecht, die Stromsteuer belastet private Haushalte mit durchschnittlich 70 bis 90 Euro pro Jahr. Das ist gerade für einkommensschwache Haushalte überproportional hart, da sie höhere Energiekosten haben, gemessen an ihrem verfügbaren Einkommen und sich häufig auch keine energieeffizienten Geräte leisten können und so weiter. Und es ist auch ein Widerspruch zu den politischen Versprechen. Also hier geht es um politische Ungerechtigkeit. Es sind offenbar die Industrielobbyisten erfolgreicher als die Verbraucherinteressen. Es gibt dann eben erhebliche Entlastungen für die Konzerne. Die hohe Stromsteuer behindert auch eine sozial gerechte Energiewende. Die Wärmepumpen werden ja weiterhin für Haushalte unattraktiver. Die E-Mobilität bleibt für viele unerschwinglich oder unattraktiv. Die Haushalte werden faktisch länger an fossilen Energien gebunden. Und es gibt eben nicht diese Entlastungen, die eigentlich versprochen wurden. Und diese Megaprivilegien, die die Unternehmen sowieso schon haben, nämlich dass energieintensive Unternehmen ja schon Rabatte haben bei der EEG-Umlage, bei der Stromsteuer ohnehin schon, bei den Netzentgelten, bei den CO2-Kosten. Da gibt es schon Entlastungen von 12 Milliarden Euro jährlich. Jetzt noch das Stromsteuergeschenk oben drauf. Also das halte ich auch für eine sehr fragwürdige Begründung. Es wird ja hier gesagt mit der Wettbewerbsfähigkeit. Also die Produktion von energieintensiven Industrien geht ja seit 2022 schon zurück. Also diese Privilegien scheinen ja gar nicht zu wirken in der Richtung, wie man sich das hier wünscht. Und es gibt ja eben eine dreifache Ungerechtigkeit. Die Verbraucher subventionieren die Konzerne über höhere Strompreise, die Steuerzahler subventionieren die Konzerne über Haushaltsgelder und die kleineren Unternehmen zahlen auch noch die Zeche für die Großkonzernprivilegien. Also mein Fazit ist da, die deutsche Industrie ist bereits übersubventioniert. Weitere Entlastungen bei gleichzeitig auch ausbleibender Verbraucherentlastung sind sozialpolitisch ungerecht und wirtschaftspolitisch kontraproduktiv. Sie zerstören auch die Anreize zur Energieeffizienz. Also da würde eine ehrliche Politik eher die bestehenden Privilegien mal hinterfragen, statt neue zu schaffen. Zudem ist es sozial sehr ungerecht und unfair. Es ist eine Umverteilung von unten nach oben. Sozial gerechtere Lösungen wären eher, dass man so gestaffelte Stromsteuersenkungen nach Verbrauchsmengen macht, dass man Entlastungen für alle macht, auch mit einer bestimmten Obergrenze für Großverbraucher, dass man einen Fokus hat auf Haushalte, gerade mit niedrigen Einkommen und eine gezielte Förderung auch der privaten Energiewende. Und das ist hier wirklich eher eine Klientelpolitik zugunsten der Industrie und zulasten der normalen Haushalte, insbesondere der Niedrigeinkommensbezieher. Keine Stromsteuerentlastung für die Bürger ist ja das beste Beispiel dafür. Und das Klimageld kommt ja auch nicht. Wir haben ja steigende CO2-Preise, auch ab 2027. Es gibt kein Klimageld. Die Industrie bekommt da 3,2 Milliarden Euro Stromsteuergeschenke. Viele zahlen ja nur eine Stromsteuer von 0,05 Cent. Und die Bürger bekommen nichts, keine Stromsteuerentlastung, kein Klimageld, regional nur so Mini-Entlastung über diese Netzentgelt und müssen ja auch noch diese Refinanzierung oder diese Umlagen für die Industrie ja mit refinanzieren. Also unterm Strich zahlt der Bürger doppelt und auch indirekt über diese Industriesubvention. Und es gibt keine echten Entlastungen für die Bürger. Und die Konzerne bekommen Milliardengeschenke. Also das ist sozial sehr ungerecht. Und Sie bemerken, mein Puls ja, ging nach ich oben. Höre. Ich rede mich auch noch hier weiter in Rage, aber ich höre mal besser auf. Ja. Aber was man hier mitnehmen kann, bei der Stromsteuer wird es auf jeden Fall noch einige Diskussionen geben. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, zur nächsten großen Wirtschaftsmeldung, nämlich zum Stahlkonzern ArcelorMittal, der geplante Klimaprojekte nicht mehr umsetzen will. Bevor wir da tief ins Thema einsteigen, müssen wir aber noch ein paar Basics klären. Das wirkt jetzt ja so ein bisschen wie Schulunterricht, ist aber wichtig, um das Thema zu verstehen. Fangen wir mal mit der Frage an, wie Stahl in Deutschland eigentlich hergestellt wird. Ja, genau. Es gibt im Prinzip zwei Verfahren, wie in Deutschland Stahl hergestellt wird. Das ist einmal so ein Hochofenverfahren, das nennt sich Primärstahlerzeugung. Das findet statt in integrierten Hüttenwerken durch das Hochofenverfahren, wo dann Rohstoffe wie Eisenerz, Koks aus Kohle oder auch Zuschlagstoffe in den Hochofen eingebracht werden und dann diese Roheisenerzeugung stattfindet bei Temperaturen um die 1500 Grad und dann wird das Eisenerz zu Roheisen reduziert und die Stahlherstellung funktioniert dann so, dass das Roheisen anschließend im Konverter zu Stahl veredelt wird und dann wird auch so dieser Kohlenstoffgehalt gesenkt. Das zweite ist das Elektrolichtbogenofenverfahren. Das nennt sich Sekundärstahlerzeugung. Das ist auch wichtig. Das ist dann hauptsächlich als Rohstoff ist Stahlschrott. Der wird eingeschmolzen mit elektrischen Lichtbögen. Die erzeugen die nötige Hitze zum Einschmelzen und die Vorteile sind dann häufig, dass es flexibler ist, auch deutlich umweltfreundlicher und deutlich energieeffizienter als die Hochöfen. Also bei den Hochöfen viel CO2-Ausstoß und bei den Elektrostahlproduktionen ist es CO2-ärmer, weil ihr eben Schrott recycelt wird und im Idealfall dann Ökostrom eingesetzt wird. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Stahlindustrie grüner werden muss. Sie bläst, glaube ich, pro Jahr so rund 50 Millionen Tonnen CO2 in die Luft und ist verantwortlich für rund ein Drittel der CO2-Emissionen der deutschen Industrie, was ja wirklich eine ganze Menge ist. Damit würde ich sagen, ist der Schulunterricht beendet und wir kommen zum aktuellen Fall. Wir reden über den zweitgrößten Stahlkonzern der Welt, ein Industriegigant mit über 60 Werken in 16 Ländern, darunter mehrere Werke in Deutschland. Eins steht in Bremen und eins eben in Eisenhüttenstadt. Und beide werden mit Hochöfen betrieben und wie wir gerade gelernt haben, das sind also sehr klimaschädliche Werke und das sollte sich ändern. Beide Werke sollten in der Zukunft klimafreundlichen Stahl herstellen. Dafür sollte es vom Staat eine Förderung von 1,3 Milliarden Euro geben. In beiden Werken sollten Elektrolichtbogenöfen gebaut werden, in denen Schrott recycelt wird und dabei sollte Ökostrom verwendet werden. Also das ist also das Verfahren, was in Deutschland schon ziemlich weit verbreitet ist, aber relativ klimafreundlich ist. Und in Bremen sollte außerdem eine Direktreduktionsanlage gebaut werden. Hier wird das Eisenerz mit grünem Wasserstoff zu festem Eisenschwamm verarbeitet und das muss dann noch geschmolzen werden. Also auch sehr klimafreundlich. Das waren also jetzt so die Pläne. Ich hoffe, ich habe das so im Großen und Ganzen gut erklärt. Wunderbar. Aber dann kam letzte Woche der große Knall. ArcelorMittal hat mitgeteilt, dass die Klimaprojekte in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht weiterverfolgt werden. Die Begründung gebe ich jetzt mit meinen eigenen Worten wieder. Obwohl der Staat die Transformation mit 1,3 Milliarden Euro gefördert hätte, glaubt der Konzern nicht, dass sich eine CO2-reduzierte Stahlproduktion in Deutschland rechnet. Der Konzern meint, dass deutscher Strom zu teuer ist und er meint, dass es zu viel Konkurrenz gibt und zwar durch Stahlimporte in die EU. Und hier mal das kurze, wirklich sehr kurze Statement von Dirk Vogeler. Er ist Betriebsratsvorsitzender von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt. Vor dem Hintergrund kann es natürlich so eine Investition nicht geben, die würde uns ruinieren. Ja, wirklich ein sehr kurzes Statement. Wenn der Konzern ruiniert wäre, das wären natürlich heftige Konsequenzen, wenn der Konzern pleite gehen würde. Damit wären allein in Bremen und in Eisenhüttenstadt knapp 6.000 Arbeitsplätze weg. Sagt der Konzern hier die Wahrheit, Frau Kempfert, oder zweifeln Sie diese Aussagen, diese Begründung an? Ja, mir ist das nicht so ganz erklärlich. Ich finde es teilweise widersprüchlich. Also Sie haben es ja gerade gesagt, die sagen, dass der grüne Stahl nicht wettbewerbsfähig ist, aber es gibt ja im Moment die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden mit vielen Subventionen auch für dieses Werk, die durchaus das so einläuten, dass es machbar wäre. Insbesondere ist es ja auch so, dass der Konzern in Hamburg auch weiterhin an seiner Wasserstoffstrategie festhält und wäre dem so, dann dürfte er ja dort auch nicht weitermachen, zumindest hat er das nicht angekündigt. Dann ist es so, dass der Konzern ja auf die Strompreise verweist und der Konzern stellt seinen eigenen Strom her. Also er hat ein eigenes Werk, macht eine Eigenstromerzeugung und hat seit 1965 ein eigenes Kraftwerk und sogar neue Abkommen jetzt auch geschlossen und neue mit der SWB, das sind die Stadtwerke in Bremen, da auch ein Kraftwerkstandort 2023 geschaffen, wo sogar noch ein neues Kraftwerk gebaut werden soll, eben hochmodern, was jetzt nur 8 8 Jahre alt ist und neuere Investitionen auch angeschoben wurden. Eine Doppelstrategie offensichtlich gefahren wurde, dass man jetzt ein hochmodernes Kraftwerk hat, was da den eigenen Strom produziert, dass man eine moderne Energieinfrastruktur ja auch schon geschaffen hat, dass Wasserstoffprojekte laufen. Also ich finde, das ist alles so ein Widerspruch in sich. Wenn Bremen wegen Energiekosten unrentabel wäre, dann frage ich mich, warum wurde dann noch ein neues Kraftwerk gebaut? Warum werden aktuell andere Wasserstoffprojekte noch umgesetzt? Und 2019 hat man da sogar noch eine neue Leitwarte installiert. Also man hat hier so mit sehr moderne, sehr effiziente Energieversorgung. Da erscheint es mir, es gibt so ein paar vielleicht Vermutungen, die dahinter stehen. Vielleicht sind das strategische Gründe, die hier eine Rolle spielen, dass man da vielleicht noch drauf spekuliert, noch mehr Subventionen zu bekommen oder da entsprechend noch mehr Industrieprivilegien zu bekommen, die aber auch schon üppig sind. Das wäre das eine. Oder es wird ja auch gedroht, nach Frankreich zu gehen. Auch da gibt es in Frankreich Diskussionen über die Strompreiszuschüsse. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Aber es wird ja auch gesagt, dass es zu viele Stahlimporte in der EU gibt. Auch das ist eine irreführende Vereinfachung. Also man hat zwar Handelsüberschüsse, nicht Defizite. Es ist sogar so, dass die EU mehr exportiert, als dass sie importiert. Also es gibt nicht zu viele Importe, aber China ist natürlich ein Problem, weil dort sehr stark subventioniert wird und auch sehr viel exportiert wird und ein Dumping vorliegt. Aber die EU hat bereits Anti-Dumping-Zölle eingeführt. Auch diese CBAM-Maßnahmen, dass man sich da schützt vor eben diesen Dumping-Stahl. Und da gibt es eben diese Zusatzzölle, 25%. Es gibt auch entsprechende Maßnahmen seitens der EU, auch aus den USA. Da kommt jetzt auch nicht so viel. Trump hat ja auch Zölle erwürgt. Also für mich sind diese ganzen Argumentationen des Konzerns irreführend. Ja, es gibt billige chinesische Dumpingimporte, aber nicht zu viele Importe. Es gibt eher einen Exportüberschuss. Und da kann man nur vermuten, klar, es gibt Herausforderungen, aber vielleicht sind auch strategische Unternehmensentscheidungen die Gründe, dass man konsolidieren will oder noch mehr Druck auf die Politik ausüben will. Also mich überzeugt das nicht so ganz. Und da sind einige Widersprüche in sich, die noch aufgehoben werden müssten, um das besser zu verstehen. Aber trotzdem scheinen ja andere Länder einiges besser zu machen. In Deutschland hat ArcelorMittal 2 Klimaprojekte gekillt. Gleichzeitig investiert der Konzern in andere Länder. In Frankreich will der Konzern den nächsten Elektrolichtbogenofen bauen. Der Konzern begründet das damit, dass der Strom dort eben wettbewerbsfähig und planbar sei, im Gegensatz zum deutschen Strom. Das kann man in der Pressemitteilung so nachlesen. Das ist schon eine knallharte Aussage. Kann man nicht vielleicht doch sagen, dass andere Länder wie Frankreich einiges besser machen? Also ich finde überhaupt nicht, dass Frankreich das besser macht. Ja, Frankreich hat spezielle Strompreise und auch Vergünstigungen. Dieser Mechanismus läuft Ende des Jahres aus. Auch das kann ein Grund sein, dass man da in diese aktuellen Debatte sich da vielleicht einklinken will und diese Veränderungen ab 2026 irgendwie da Druck ausüben will. Denn die energieintensiven Unternehmen, ja, in der Tat in Frankreich, profitieren von besonderen Strompreisregelungen. Aber die Industrieverbände auch dort machen Druck auf die Politik, dass diese Kompensation und dieser billige Strompreis auch bestehen bleibt. Deutschland hat im Vergleich höhere Strompreise, aber auch viele Vergünstigungen. Und das Ende der französischen Industriesubvention steht auch bevor. Und was die Atomkraftwerke angeht, da wird ja sehr viel Industriestrom mit Atomkraftstrom gewonnen. Und da gab es auch einen Anstieg der Preise von 20% in der letzten Zeit. Insofern ist das auch nicht so verlässlich, wie hier angenommen wird. Und Frankreich hatte 2022 eine Stromkrise, auch ein erhebliches Warnzeichen. Also 2022, wir erinnern uns, war Frankreich zum ersten Mal Netto-Stromimporteur. Die Atomstromproduktion fiel aus, auch aufgrund des Klimawandels. Und das wird auch in der Zukunft wieder zunehmen. Die Kernreaktoren sind alt. Das Durchschnittsalter beträgt 38 Jahre. Es gibt erhebliche Korrosionsprobleme, Kostenexplosionen bei den neuen Reaktoren. Also da ist keinesfalls sicher, dass man diese hohen Subventionen aufrechterhalten wird. Und das hat Auswirkungen auch auf die Industrie, denn die Strompreise steigen auch dort massiv. Und das sind sind hohe Risiken für ArcelorMittal. Also es gibt strukturelle Probleme wegen der alternden Atomflotte. Der Klimawandel verstärkt die wetterbedingten Ausfälle. Es gibt massive Kostenüberschreitungen bei neuen Reaktoren. Und es gibt auch eine unklare Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte. Also Fazit, Frankreich ist keine sichere Bank. Da verstehe ich den Konzern nicht so ganz. Vielleicht hat es eher strategische Gründe, dass man hier Druck auf die Politik ausüben will. Vielleicht in Deutschland, aber vielleicht auch in Frankreich. Jetzt muss ich mal noch eine Grundsatzfrage stellen. Und wenn einer von euch in der Stahlbranche arbeitet und gerade zuhört, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Ich weiß, dass rund 90.000 Menschen in der deutschen Stahlbranche arbeiten. Und natürlich wünsche ich keinem, dass er den Arbeitsplatz verliert. Trotzdem will ich verstehen, warum die deutsche Politik an der Stahlbranche so festhält. Deshalb hier meine Grundsatzfrage. Müssen wir denn unbedingt in Deutschland Stahl herstellen, wenn das alles so kompliziert ist, der Staat die Konzerne mit Milliarden von Euro unterstützen muss, damit umgestellt werden kann auf grünen Stahl und die Unternehmen aber gar nicht so richtig Bock drauf haben. Warum machen wir das dann? Warum lassen wir nicht einfach andere Länder teuer in die Stahlproduktion investieren und wir importieren einfach, was wir brauchen? Welche Argumente gibt es dann noch, außer dass eine Menge Arbeitsplätze erhalten werden müssen? Ja, also es gibt einen Haufen Argumente, aber ich will mal einige nennen. Also das erste Argument für die heimische Stahlproduktion ist wirklich diese Resilienz, sogenannte Supply Chain Sicherheit. Also Stahl ist ein Grundstoff für praktisch alle Industriezweige, von Automobil über Maschinenbau, Bauindustrie, Windkraft und so weiter. Also die Abhängigkeit von Importen macht verletzbar gegenüber Lieferengpässen. Das haben wir bei der Corona-Pandemie erlebt, und jetzt auch die geopolitischen Risiken, das ist hochrisikoreich. Das zweite ist, es gibt industrielle Wertschöpfungsketten. Also Deutschlands Stärke liegt in der engen Verzahnung von Grundstoffindustrie und weiterverarbeitenden Branchen. Das heißt, es gibt kurze Wege zwischen Stahlproduzenten, auch zwischen Automobilproduzenten oder Maschinenbauern. Da gibt es eben Just-in-Time-Lieferungen, maßgeschneiderte Stahlqualitäten, die extrem wichtig sind. Der nächste Grund, der mir einfällt, ist auch die Technologieführerschaft. Deutsche Stahlunternehmen sind oft Pioniere bei umweltfreundlichen Produktionsverfahren. Diese Innovationen können echt nur entstehen, wenn die Produktion vor Ort stattfindet. Und was eben schon genannt wurde, die Arbeitsplätze und Know-how. Also die Stahlindustrie sichert direkte Arbeitsplätze. Sie hat auch Wissen, metallurgisches Wissen, das auch für andere Industrien extrem wichtig ist. Und genau das spielt eine Rolle. Aber natürlich, klar, die Gegenargumente, dass gesagt wird, es wird oft kostengünstiger produziert, Stahl importieren, aber da kann man und sollte man aus meiner Sicht gegenhalten. Die Resilienz ist in diesen Zeiten, finde ich, ein extrem wichtiges Argument, und auch die Umweltauswirkungen, die CO2-Intensität der Stahlproduktion ist in anderen Ländern viel, viel höher, also gerade in China, wo wir ja häufig her importieren, aber auch in Japan oder USA oder Russland, auch dort ist die CO2-Intensität deutlich höher, und die Stahlindustrie, Sie hatten es eingangs schon genannt, ist verantwortlich für 7-11% der globalen CO2-Emissionen. Das sind erhebliche Größenordnungen. Insofern ist es so wichtig, dass man hier emissionsfreier wird, und die CO2-Intensitäten sind in Ländern wie beispielsweise Italien oder auch Türkei niedrig und in Ländern wie China eben sehr hoch. Und da erkennt man, es gibt sehr umweltfreundliche Verfahren, und da sollte Deutschland nicht den Anschluss verlieren. Wir haben auch einen erheblichen Dekarbonisierungsdruck, wenn der Konzern jetzt wie in Bremen ja das absagt, dieses Verfahren, verlieren wir Innovation und Technologieführerschaft, und wir werden auch die Klimaziele nicht erreichen können. Bremen wird die Klimaziele nicht erreichen können. Und all diese Argumente sprechen dafür, dass wir hier in Deutschland produzieren, die Resilienz stärken und die Arbeitsplätze von morgen auch sichern. Dann haben Sie jetzt doch ein bisschen Klarheit reingebracht. Frau Kämpfer, dann lassen Sie uns doch noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wie sollte die Bundesregierung jetzt umgehen mit der Entscheidung von ArcelorMittal? Es gibt die Forderung nach einem Stahlgipfel. Kohl. Es gibt auch die Forderung, dass Kanzler Friedrich Merz den Stahl zur Chefsache machen soll. Dann der Grünen-Politiker Michael Keller und der SPD-Politiker Armand Zorn wollen zum Beispiel, dass Stahlkonzerne, die grünen Stahl einsetzen, Vorteile haben. Also der Bund soll seine Investitionen an den Einsatz von CO2-armen Stahl binden. Wenn also Schienen neu gebaut werden zum Beispiel, dann bekommt nur das Unternehmen den Auftrag, das auch grünen Stahl verwendet. Welche Ideen oder Forderungen haben Sie, Frau Kempfert? Ja, letzteres finde ich auch sehr, sehr sinnvoll. Also auch ein Stahlgipfel ist natürlich sinnvoll, dass man da die Akteure an einen Tisch bringt, Bund, Länder, Unternehmen, Gewerkschaften, die da sich abstimmen, dann auch die Rahmenbedingungen nochmal verdeutlichen. Also ich würde mir auch wünschen, auch von dem Konzern ArcelorMittal mehr Transparenz zu bekommen. Mir erscheinen da einige Argumente vorgeschoben, dass man mal wirklich versteht, was bedeutet es jetzt wirklich? Sind es tatsächlich die Strompreise? Das kann es ja in Bremen nicht sein. Was meint auch die Wasserstoffinfrastruktur, das kann ja ein Grund sein. In Bremen, in Norddeutschland, gibt es ja auch sehr viel Wasserstoffproduktion jetzt über Offshore-Windenergie, die geplant ist. Die Infrastruktur wird ausgebaut, auch die Rohre werden da gebaut und so weiter. Also da wundere ich mich, dass das da auch ein Argument ist. Da könnte man jetzt Transparenz schaffen bei so einem Gipfel. Was braucht ihr wirklich? Was ist dringend notwendig? Welche Infrastruktur und so weiter? Und die Förderrichtlinien ließen sich ja auch gezielt dann anpassen. Und wichtig ist eben auch, dass die Politik zeigt, dass sie da die Industrie ernst nimmt und dass man auch EU-weite Lösungen findet. Das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Wir haben ja die Importzölle, wir haben CBAM, wir haben Länder in Italien, die schon sehr umweltfreundlich Stahl produzieren. Frankreich will das jetzt auch. Also, dass man da auch EU-weit Lösungen harmonisiert. Das könnte so ein Stahlgipfel dann auch ermöglichen. Und insofern so ein Stahlgipfel hielte ich für sinnvoll, dann auch die verbleibenden Projekte zu stärken, die Rahmenbedingungen zu schaffen und europäische Lösungen zu entwickeln. Das, denke ich, ist sicher so. Oder wo man dann auch dann entsprechend Konzentrationen hat von Standorten, wo dann wirklich auch die Unternehmen investieren wollen. Also da braucht man dann aber auch mal ein starkes Commitment der Konzerne, dass sie investieren wollen und nicht jetzt vorgeschobene Argumente da liefern. Und das könnte so ein Stahlgipfel machen. Wir haben schon Instrumente, die da sind, das CBAM, also Carbon Border Adjustment, wo man diesen CO2-Ausgleichszölle auf Importe der EU ja hat, die in die EU reinkommen. Man hat Anti-Dumping-Verfahren gegen Preisdumping, man hat auch Safeguard-Maßnahmen bei Importfluten. Also da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht zu viel Protektionismus macht. Es geht, glaube ich, eher um faire Spielregeln. Aber den Punkt der öffentlichen Beschaffung, dass man das hielte ich für wirklich sehr, sehr sinnvoll, dass man der Staat bei seinen Investitionen Vorreiter sein sollte, ob bei Schienen, Brücken, Windkraftanlagen, da kann ja die öffentliche Hand gezielt grünen Stahl nachfragen und das kann man in den Ausschreibungen auch festlegen, aber da braucht man eben auch ausreichende Verfügbarkeiten vom grünen Stahl, man muss die Mehrkosten berücksichtigen und auch EU-weite Standards einführen und keine nationalen Alleingänge haben. Also das hielte ich für sinnvoll. Also die Forderungen an die Politik sind da wirklich in erster Linie die Wasserstoffinfrastruktur sich nochmal anzugucken, da ausbauen, auch schnell ausbauen, wo notwendig. Ein Ausbau der erneuerbaren Energien, ganz, ganz wichtig, weil zur Herstellung von grünem Wasserstoff brauchen wir erneuerbare Energien. Das ist eine wichtige Sache. Die Planungssicherheit muss geschaffen werden. Lange Genehmigungsverfahren vielleicht jetzt auch verkürzen, EU-weite Standards einführen für grünen Stahl und bei der Beschaffung ganz gezielt auch grünen Stahl aus Deutschland und Europa bevorzugen. Und das alles kann schon helfen, um der Branche da auch die Transformation zu gestalten. Aber man subventioniert ja auch schon sehr viel, also sehr hohe Subventionen, die auch beibehalten werden sollen. Aber die Rahmenbedingungen müssen eben so sein, dass die Unternehmen da auch ganz klar sagen, was sie brauchen und was passieren muss. Dann machen wir an dieser Stelle Schluss mit der Stahlproduktion und ihr könnt ein bisschen entspannen. Ich nehme euch nämlich jetzt mit raus in den Garten. Ihr hört es hoffentlich, wir sind jetzt draußen, die Vögel zwitschern, die Bienen summen und wir hören auch ein paar Grillen. Und das hat auch einen Grund. Ich will euch nämlich einen Podcast empfehlen. Der Podcast heißt Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Frau Kempfert, haben Sie einen grünen Daumen? Ja, so ein bisschen. Nein, ich muss sagen, also ich selber würde sagen, aber andere beurteilen das anders. Nein, ich muss sagen, ich habe keinen grünen Daumen, wenn ich mir die Pflanzen angucke. Sie überleben so gerade mal eben. Aber ich fühle mich den Pflanzen sehr verbunden, aber irgendwie kriege ich es mit dem Gießen und so weiter nicht so gut. Dann oute ich mich jetzt. Also ich habe, glaube ich, noch einen viel weniger grünen Daumen als Sie. Mir sind schon so viele Pflanzen eingegangen. Irgendwann ging es dann los, dass mir Freunde Kunstblumen geschenkt haben. Also das spricht jetzt nicht. Das ist dann, ja genau, das ist die Variante, die man braucht. Aber gut, man sollte ja nicht die Hoffnung nicht aufgeben. Auf jeden Fall gibt es ja vielleicht den Podcast für Leute wie Sie und für mich. In dem Podcast gibt es nämlich jede Menge nützliche Tipps rund um den Garten. Leicht verständlich und unterhaltsam. Eine Folge passt auch sehr gut übrigens zu unserem Klimapodcast, nämlich die vom 20. Juni. Da geht es um den Anbau von hitzeverträglichen Pflanzen und ihr bekommt Tipps, wie ihr eure Pflanzen bewässern könnt. Und zwar möglichst effektiv mit einem sparsamen Wasserverbrauch. Den Link zu der Folge packe ich mit in die Shownotes und wer nicht genug bekommen kann, jede Woche gibt es eine neue Folge, die ihr dann in der ARD Audiothek abrufen könnt. Das war ein bisschen Werbung für unsere Kolleginnen und Kollegen. Wir sind aber noch nicht ganz am Schluss. Wir müssen nämlich noch ein bisschen was aufarbeiten. Ich habe anfangs schon gesagt, dass wir auf unsere Folge Neue Studie entlarvt Lügen über E-Autos extrem viel Feedback bekommen haben. Ihr habt uns von euren Erfahrungen berichtet. Ulrike Baumann hat zum Beispiel geschrieben, dass sie keine Möglichkeit hat, zu Hause aufzuladen und dass es außerhalb doch recht teuer ist. Und sie findet, dass viel zu selten gesagt wird, dass Menschen, die in großen Wohnblocks wohnen, keine Ladesäulen vor der Tür haben. Rüdiger Wendland meint, dass bei langen Fahrten doch ein zusätzlicher Zeitaufwand an den Ladesäulen anfällt. Und Oliver Lachmann hat geschrieben, dass er das nicht schlimm findet. Er freut sich sogar, weil er dann mit anderen Leuten an der Ladesäule ins Gespräch kommen kann. Es gibt noch viele weitere, die ebenfalls geschrieben haben, dass sie mit ihrem E-Auto nur positive Erfahrungen gemacht haben. Also wir haben wirklich sehr viel und unterschiedliches Feedback von euch bekommen. Super. Sehr schön, ja, aber das ist doch toll. Aber ich freue mich auch, das Positive, weil immer nur so das Negative hängen bleibt. Aber ich kenne eben auch sehr viele, die total zufrieden sind und klar immer auch so Punkte, die da noch gemacht werden müssen, wie jetzt in Mietblocks mehr Ladesäulen hinstellen und so. Auch dazu gibt es Gesetze, die das alles verbessern sollen und da muss mehr passieren. Aber grundsätzlich gesehen, die Menschen, die E-Auto fahren, die haben doch auch viel Positives zu berichten. Also ich freue mich über die vielen Zuschriften, oder? Das ist doch schön. Also vielen Dank für das ganze Feedback und wir haben ja nicht nur Feedback bekommen, sondern wir haben auch ein paar Nachfragen bekommen und um die wollen wir uns jetzt kümmern. Hier nochmal zur Erinnerung unsere Kontaktdaten, wer Feedback geben will oder eine Frage hat, der kann uns eine Mail schreiben. Die Adresse lautet klimapodcast@mdraktuell.de oder ihr sprecht uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Und eine Frage hat auch Klaus Lehnen. Auch er hat unsere Folge über Elektroautos gehört und dass Sie, Frau Kempfert, das bidirektionale Laden gepriesen haben. Das heißt, dass nicht nur Strom vom Stromnetz in das E-Auto fließt, sondern dass das Auto auch als Speicher dient und die Batterie Strom ins Netz abgibt. Und Herr Lehnen hat uns jetzt gefragt, warum ist in Deutschland bidirektionales Laden noch nicht erlaubt? Eine kurze und prägnante Frage, aber so wie ich das gelesen habe, Frau Kempfert, ein Verbot gibt es ja nicht in Deutschland. Aber es gibt wohl einige Hürden. Welche Hürden sind das, Frau Kempfert? Ja, also erstmal auch wieder vielen Dank an Herrn Lehnen für die Frage. Genau, bidirektionales Laden ist etwas, was ich gepriesen habe und ich halte es auch für extrem sinnvoll. Also die Grundidee, Sie haben es gerade schon gesagt, ist es ja so, dass normale Ladestationen so eine Einbahnstraße sind, also der Strom fließt vom Netz ins Auto. Bidirektionale Systeme sind wie Kreisverkehre, da kann die Energie eben in beide Richtungen fließen und da braucht man diverse technische Komponenten für. Das erste ist, dass man eine bidirektionale bidirektionale Ladestation, eine Wallbox braucht, die AC, also Wechselstrom aus dem Netz, in DC, also einen Gleichstrom für die Batterie, umwandelt. Das kann aber auch umgekehrt sein, dass eben der Gleichstrom aus der Batterie zurück ins AC, also in den Wechselstrom ins Netz geht. Dafür braucht man intelligente Steuerung für einen sicheren Betrieb. Das zweite ist so ein sogenanntes Kommunikationssystem, wo das Auto und die Ladestation miteinander sprechen, in Anführungsstrichen. Also sie verhandeln, wie viel Strom, in welche Richtung, wann, und dann wird auch der Batteriezustand überwacht und auch die Sicherheit. Und das dritte ist ein Energiemanagement, also wo eine Software automatisch entscheidet, laden oder entladen. Das berücksichtigt die aktuellen Strompreise, die Netzlast und die Fahrpläne. Und das stellt eben sicher, dass genug Energie für die geplanten Fahrten auch übrig bleibt. Und da gibt es verschiedene Modi, also sogenannte Vehicle to Home, also V2H. Das Auto versorgt ihr Haus eben mit dem Strom, also und nutzt tagsüber den günstigen Solarstrom, gibt den dann abends ab und ersetzt teilweise eigene Hausspeicher. Und dann gibt es das Vehicle to Grid, wo das Auto den Strom ins öffentliche Netz einspeist, und das hilft eben auch bei Lastspitzen oder wenn wenig Wind und Sonne ist, und dann bekommt man Geld für den verkauften Strom. Oder Vehicle to Load, wo ein direkter Anschluss von den Geräten ans Auto da ist. Das funktioniert wie eine mobile Steckdose, wie beim Camping oder auch bei einer Baustelle. Das funktioniert schon aktuell auch bei vielen, vielen E-Autos. Und der Ablauf ist dann so, dass man eben das Auto anschließt, wo das Ladekabel dann mit dem bidirektionalen Station verbunden wird, dass es dann diese Verhandlung gibt. Das Auto und die Station, die tauschen eben diese Daten aus. Das hängt vom Batteriestand ab, von den Plänen, wo man hinfahren will und so weiter. Und dann entscheidet das System basierend auf Strompreis und dem Bedarf, wie die Energie fließt. Je nach Situation wird dann geladen oder entladen, dann gibt es eine Überwachung. Und da entstehen jetzt eben diese Herausforderungen und auch die Hemmnisse, die Herr Lehen hinterfragt oder erfragt. Da bin ich jetzt sehr gespannt auf Ihre Antwort. Es geht einerseits um diese Herausforderungen, um diese Umwandlung von AC, DC, also von Stromnetz, Wechselstrom in Gleichstrom, die Autobatterie nutzen, und bei jedem Umwandlungsvorgang geht Energie verloren, bis zu 5%. Das muss wirtschaftlich auch berücksichtigt werden. Also das bidirektionale Laden macht das E-Auto zu einem intelligenten, auch so einen mobilen Stromspeicher, der automatisch entscheidet, wann er Energie aufnimmt und abgibt, und basierend auf den Bedürfnissen. Und deswegen finde ich es ja so gut. So, das entlastet eben auch das Stromsystem und hilft der Energiewende, und man kann dann eben bei Bedarf auch Geld einnehmen, wie ich es jetzt erkläre. Also die Haupthindernisse für bidirektionales Laden sind in Deutschland folgende. Und Deutschland steht da kurz vor dem Durchbruch, muss man sagen. Aber es hat eben enorm lange gedauert. Die Haupthindernisse sind erstens die regulatorischen Hürden. Das ist das Hauptproblem. Das hatte ich letztes Mal auch schon angesprochen. Das heißt, auf Strom, der in die Batterie geladen wird, wird auch zwischengespeichert und später ins Netz entladen, müssen in beide Richtungen Steuern, Abgaben und Umlagen gezahlt werden. Das heißt, diese Doppelbesteuerung macht das Vehicle to Grid wirtschaftlich unattraktiv. Zweitens gibt es technische Herausforderungen. Es ist noch nicht klar, ob eben Gleichstrom oder Wechselstrom sich durchsetzen wird. Nicht alle rechtlichen Rahmenbedingungen sind da geklärt. Zudem gibt es oft Missverständnisse auch bei den Verbrauchern, dass eben Elektroautos einfach als alleiniges Batteriespeichersystem genutzt werden könnte. Und das Dritte sind die fehlenden Standards und auch die Interoperationalität. Das heißt, die Systeme und die Hardware verschiedener Anbieter, die müssen auch miteinander kompatibel sein. Und das ist nicht flächendeckend geklärt und auch nicht der Fall. Und Deutschland holt da jetzt aber auf. Es gibt einen Zeitplan laut der Roadmap der nationalen Leitstelle, wo der Beirat auch jetzt ab diesem Jahr mit den ersten marktfähigen Vehicle-to-Home-Anwendungen starten wird und auch erste Vehicle-to-Grid-Anwendungen, die sollen jetzt auf den Markt kommen. Und ab 2028 wird der Hochlauf dann standardisiert erwartet von beiden Systemen. Und da gibt es jetzt auch positive Entwicklungen. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der regelt, dass beim bidirektionalen Laden die Nutzer Steuerrechte steuerrechtlich nicht zu Versorgern werden. Das löst das Problem der Doppelbesteuerung. Also es ist kompliziert, aber in Deutschland ist ja immer kompliziert. Und dann gibt es ja immer dieses enorme wirtschaftliche Potenzial, was ich erwähnt habe. Also die Vehicle-to-Grid-Technologie kann das deutsche Energiesystem bis 2040, da gibt es Berechnungen, um knapp 10 Milliarden Euro entlasten. Und die deutschen Auto- oder Elektrofahrzeugbesitzer, die könnten durch dieses bidirektionale Laden bis zu 45% ihrer jährlichen Stromrechnung einsparen, also bis zu knapp 800 Euro im Jahr. Und das ist das, was ich erwähnt habe. Und das, da müssen wir wirklich hinkommen. Wenn man sich anschaut, andere Länder machen es besser. Frankreich an der Stelle, die haben schon einen Vorsprung beim Rollout dieser Technologie. Die haben eine bessere Regulierung, die haben mehr Smart Meter, die haben auch einzelne Unternehmen, die das Verteilnetz richtig verwalten und dann auch eben diesen Startschuss für Vehicle to Grid gegeben haben. Und das bidirektionale Laden hat sich in Deutschland wegen regulatorischer, aber auch wegen dieser technischen Hürden verzögert. Die werden jetzt aber systematisch abgebaut und insofern hoffen wir, dass jetzt mit der Steuerreform und auch den neuen Standards jetzt ab diesem Jahr endlich der Durchbruch kommt. Und wie gesagt, die Ersparnisse können da erheblich sein. Ich bin ein Riesenfan von dieser Technik und hatte das letzte Mal schon erwähnt, weil es so gut ist für die Energiewende, für die sogenannte Sektorenkopplung, wo eben auch die Elektromobilität viel, viel besser in das System integriert werden kann, wo man mit dem Elektroauto auch noch Geld verdienen kann, wo man eine Eigenverbrauchsoptimierung machen kann, wenn man jetzt auch zum Beispiel eine PV-Anlage hat und dann auch diese Kombination von den Systemen nutzen kann und dann vom Prosumer, da kann man Geld einnehmen, dann auch noch durch die Batterie mit dem bidirektionalen Laden in das öffentliche Netz und am Handel dann im Strommarkt auch teilnehmen kann und dann auch entsprechend die Wege gemacht sind. Wichtig sind eben, dass man auch so ein bidirektional fähiges E-Auto hat. Da gibt es im Moment noch nicht so viele Modelle. Man braucht eine spezielle Wallbox für bidirektionales Laden. Man braucht ein intelligentes Energiemanagement. Man braucht einen speziellen Stromvertrag, auch mit variabler Preisgestaltung. Und man auch möglichst viel Zeit am Ladepunkt. Das heißt, das Auto muss dann auch angeschlossen sein. Und dann kann das bidirektionale Laden eine Geldverdienmaschine werden im intelligenten Stromhandel. Das klingt gut, die wünscht sich ja jeder. Ja, genau. Und die Technik verwaltet dann die tote Parkzeit in aktive Einnahmen. Also das ist doch ein Riesenanreiz, dass das möglichst viele machen sollten. Und hoffentlich die regulatorischen Hemmnisse endlich abgebaut werden. Die nächsten Monate und Jahre werden also sehr spannend. Damit sind wir am Ende der Folge. Eine Sache noch, es gibt einen Newsletter, das ARD Klima Update. Der wird euch jeden Freitag per Mail zugeschickt und ihr bekommt auf diesem Weg viele interessante Klimainfos zum Lesen. Den Link packe ich euch mit in die Shownotes. Außerdem findet ihr dort den Link zur MDR Aktuell App mit allen wichtigen Nachrichten. Danke an euch fürs Zuhören und mein Dank geht natürlich auch an Sie, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann in 2 Wochen. Da wäre eigentlich meine Kollegin Theresa Brenner dran. Die ist aber im wohlverdienten Urlaub, sodass wir uns in der nächsten Folge nochmal hören. Ja, wunderbar. Das ist doch sehr schön. Dann wünsche ich der Frau Brenner einen schönen Urlaub. Danke Ihnen und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Vielen Dank. Tschüss. MDR Aktuell. Kempferts Klimapodcast.